Rächen, wir wollen ihn rächen. Unseren Sturmabteilungsmann, Abteilungsmann. Wir wissen, wir müssen sehr bereit sein, zu retten die Heimat wie er. Doch glücklich sind wir, unser Leben zu geben, damit frei das Vaterland sei. Freiheit für das Vaterland. Freiheit, ja Freiheit, für unser deutsches Land, deutsches Land. Der Feind doch noch so grimmig, und holt der Teufel selbst herbei, und bindet sich wie eine Schlange, speit Gift, Gift und Geifer aus dabei, Gift und Geifer aus dabei. Der Feind auch noch so grimmig, und wo der Teufel selbst herbei, selbst herbei. Wir lassen uns durch nichts beirren, der Tag bricht ab, der Sturm bricht los. Millionen Männer treten dann zum Sturmappell gerüstet an, zum Sturmappell gerüstet an. Wollen oder sterben, zum Sturmappell gerüstet an, gerüstet an. Dann klingt der Ruf der Freiheit wieder, ein freies Volk ersteht aufs Neu. Es klingen wieder deutsche Lieder, und deutsche Lande werden frei. Deutschland wird wieder frei. Deutschland, oh Deutschland, du wirst wieder frei, wieder frei. Halten zusammen, es gilt jetzt zu brechen, die Macht, die uns hat geführt in diese Not. Der Himmel entscheidet, ob Freiheit oder Tod, oder Tod, ob Freiheit oder Tod. Der Himmel entscheidet, ob Freiheit oder Tod.